Ein Grundeinkommen selbst auf Sozialhilfeniveau ist also nur finanzierbar, wenn es durch strikte Anrechnungsvorschriften auf anderweitiges Einkommen ergänzt wird. Damit schwinden die Unterschiede zur heutigen Struktur der Grundsicherung bis auf einen, allerdings einen wesentlichen. Menschen im erwerbsfähigen Alter haben heute, sofern sie arbeitsfähig sind, nur Anspruch auf Arbeitslosengeld II, wenn sie grundsätzlich zur Arbeitsaufnahme bereit sind. Diese Voraussetzung entfällt beim bedingungslosen Grundeinkommen. Zitat: Kennzeichen der Grundeinkommens- bzw. Bürgergeldmodelle ist die Entkopplung des Anspruchs auf monetäre Existenzsicherung vom Arbeitsmarkt. Das Recht auf Bürgergeld besteht unabhängig von der Bereitschaft, eine zumutbare Arbeit anzunehmen. Zitat Ende. Befürworter des Bürgergeldes finden es würdelos, dass man Arbeitslosengeld II oder Sozialhilfe beantragen muss, begründen aber nicht, weshalb dies würdeloser sein soll, als einen Bauantrag zu stellen oder einen Antrag auf Gewährung einer Steuervergünstigung. Die Bedingungsfreiheit des Anspruchs stütze dagegen die Menschenwürde, behaupten sie. Hegel sah das ganz anders. Zitat: Wird der reicheren Klasse die direkte Last aufgelegt, die der Armut zugehende Masse auf dem Stande ihrer ordentlichen Lebensweise zu erhalten, so würde die Subsistenz der Bedürftigen gesichert, ohne durch die Arbeit vermittelt zu sein, was gegen das Prinzip der bürgerlichen Gesellschaft und des Gefühls ihrer Individuen von ihrer Selbstständigkeit und Ehre wäre. Zitat Ende. Seiner Ansicht nach, wobei er auf die Verhältnisse in England verweist, hat sich, Zitat, als das direkteste Mittel gegen Armut, sowohl als insbesondere gegen die Abwertung der Scham und Ehre, der subjektiven Basen der Gesellschaft und gegen die Faulheit und Verschwendung und so fort, woraus der Pöbel hervorgeht, dies erprobt, die Armen ihrem Schicksal zu überlassen und sie auf den öffentlichen Bettel anzuweisen. Zitat Ende. Genau das ist der Punkt. Man muss das garantierte Grundeinkommen unter dem soziologischen und psychologischen Aspekt von Inklusion versus Exklusion sehen. Materielle Exklusion von sozioökonomisch unentbehrlichen Gütern und Diensten kann vermieden werden und wird in Deutschland durch die Grundsicherung mittels Arbeitslosengeld II und Sozialhilfe verhindert. Je weniger man aber darauf besteht, dass jeder Mensch nach seinen Kräften einen Beitrag leistet, umso mehr befördert man die eigentlich schlimme Exklusion aus den realen Lebenszusammenhängen, die Abkopplung aus dem Leistungsaustausch in der Gesellschaft und den Verzicht auf Quellen berechtigten Stolzes. Der Soziologe Heinz Bude bringt es auf den Punkt. Zitat: Die Überzeugung, soziale Benachteiligungen durch individuell zuerkannte und verabreichte Zahlungen auszugleichen, hat zur Züchtung einer Kultur der Abhängigkeit geführt, die die Leute zu Klienten einer Anstalt anstatt zu Herren über ihr eigenes Leben gemacht hat. Das ursprüngliche Ziel, Hilfe zur Selbsthilfe zu gewähren, hat sich in sein Gegenteil, nämlich in die Verfestigung von Wohlfahrtsabhängigkeit verwandelt. Man soll sich nichts vormachen. Wer von der Wohlfahrt lebt, schrieb schon Tocqueville 1835, ist ohne Furcht, aber auch ohne Hoffnung. Zitat Ende. Die Befürworter eines garantierten Einkommens für alle gehen durchweg von einem Ende der Arbeitsgesellschaft aus, von wachsenden Disparitäten zwischen Arm und Reich und von wachsenden Unsicherheiten und Uneindeutigkeiten in der individuellen Lebensführung. Sie folgen insoweit Ulrich Beck. In einer Welt, in der Arbeit immer knapper wird, wollen sie die Menschen von der als würdelos empfundenen Notwendigkeit befreien, sich um etwas zu bemühen, das sie doch nicht bekommen werden, nämlich bezahlte Arbeit. Richtig ist, dass für den Einzelnen die spürbaren Unsicherheiten und Brüche in der globalisierten Weltwirtschaft zugenommen haben. Das schafft Ängste und Unsicherheiten. Generell wachsende Disparitäten zwischen Arm und Reich lassen sich jedoch nicht belegen, und in den Bereich der Mythen gehört die Behauptung, in den modernen Volkswirtschaften ginge die bezahlte Arbeit aus. Die Zahl der bezahlten Arbeitsstunden pro Kopf der Bevölkerung betrug 1960 in der Bundesrepublik rund 1000. Im Jahr 1990, am Vorabend der Einheit, waren es rund 750. Sie liegt gegenwärtig bei rund 700, ein Niveau, das sie seit Jahren hält. Kein sehr eindrucksvoller Beleg für das Ende der Arbeitsgesellschaft. Im internationalen Vergleich ist die Arbeitsmenge in Deutschland ungewöhnlich niedrig. In der Schweiz und in den USA, beide reicher als Deutschland, ist die Menge an bezahlten Arbeitsstunden pro Einwohner um 30% bzw. um 35% höher als in Deutschland.